بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Wir sind gestern gekommen bis zu مسألة المسألة التاسعة die neunte مسألة der neunte Unterschied oder die neunte Sache, bei der sich der Prophet sallallahu alaihi wasallam von Ahlul Jahiliyyah unterschieden hat. Und wir haben gesagt, also, wir haben den Text von Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, gelesen, aber den Kommentar von Hazimi haben wir nicht gelesen. Und das werden wir heute machen mit Allahs tabaraka ta'ala Erlaubnis. Also noch einmal, sagt Sheikh Muhammad, rahimahullah ta'ala, al-iqtida'u bi-fasaqatil ulama, die Ahlul Jahiliyyah, die Kuffar, haben diese Eigenschaft, sie befolgen Ulema Fasikin, verdorbene Ulema, verdorbene Gelehrte. Ja? Alles? Dann sagt er, rahimahullah ta'ala, فَأَتَى بِقَوْلِهِ يَا أَهْلَ الَّذِينَ آمَنُوا يَا أَهْلَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَا يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَسُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Allah subhanahu wa ta'ala bezeugt also, bestätigt diese Tatsache und sagt, o ihr Gläubigen, o die ihr glaubt, wahrlich viele Rabbiner und Priester, viele Rabbiner, inne kathire min al-ahbari wa ruhban, viele Rabbiner und Priester essen das Vermögen der Menschen bil-batil auf eine verbotene Art und Weise. Ja? Sie rauben die Menschen aus, nehmen sie aus. Ja? Sie essen das Vermögen der Menschen bil-batil, auf eine verbotene Art und Weise, wo yasudduna an sabilillah, und halten die Menschen von Allahs Weg ab. Ja, Allah subhanahu wa ta'ala bestätigt also diese Tatsache, dass die Rabbiner und dass die Priester diese Eigenschaft haben. Okay? Das ist also eine Eigenschaft der Leute der Jahiliyyah. Wieso erwähnt Sheikh rahimahullah ta'ala diese Eigenschaft? Damit er macht die Muslime aufmerksam auf diese Sache. Ja. Und in unserer Zeit, in der wir leben, haben wir Muslime auch unsere Rabbiner und Priester, die das Vermögen der Menschen essen auf eine verbotene Art und Weise und halten die Menschen. Du hast einen Unfall gebaut jetzt. Egal. Ah. Später füllen wir Dings aus. Wie heißt das? Unfallbericht. Unfallbericht, ja. Sie plündern die Menschen, ja, nehmen ihr Geld und halten die Menschen von Allahs Weg ab. Die gleiche Eigenschaft hat die islamische Umma heute. Ja. Es gibt Hojas, er ist nur auf dein Geld scharf und er haltet dich von Allahs Weg ab. Genau wie Rabbiner und Priester. Okay? Wir sagen nicht, wenn jemand eine Eigenschaft der Jahiliyyah hat, bedeutet nicht automatisch, er ist ein Jahili, ein Kafir. Bedeutet nicht automatisch, er ist ein Kafir. Ja? Aber er hat eine Eigenschaft der Kuffar und er muss sie, was? Er muss sie loswerden. Barakallahu fikum. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, la teblu fi dinikum, ahlul kitab. Allah subhanahu wa ta'ala spricht sie an und sagt, la teblu fi dinikum, ja? Übertreibt nicht, ja? Übertretet nicht die Grenze in Bezug auf eure Religion. Ghayr al-Haq, außer das, was Haq ist. Ja? Dass ihr zu irgendwas aufruft, dass ihr irgendwas, wie sagt man das, präsentiert von Religion, was nicht von Religion ist. Ghayr al-Haq. Ja? In Haq, kann es in Haq Gulu geben? Nein, im Haq kann es kein Gulu geben. Dass jemand sagt, er übertreibt bei irgendeiner Sache, die vorgeschrieben ist. Ja? Das gibt es nicht. Übertrieben ist nur das, was Allah nicht vorschreibt, dass du die Grenze übertretest. Und das ist das, was verboten ist. Ja? Alles, was nach Koran und Sunna ist, ja? Alles, was aufgebaut ist auf Koran, auf Kitab, Kitabullah und Sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam, das ist vorgeschrieben und das ist, ja? Zum Beispiel, jemand lässt sich Bart wachsen und sein Bart wächst und wächst und wächst und wächst und wird bis bis zu einem Bauch. Ja? Kann man sagen, er übertreibt mit seinem Bart? Nein, kann man nicht sagen, er übertreibt mit seinem Bart. Ja? Weil der Prophet hat befohlen, dass man Bart trägt. Und er hat sich den Bart wachsen lassen, genauso wie der Prophet das befohlen hat. Ja? Und er hat sich den Schnurrbart weggeschnitten. Kann man sagen, er hat übertrieben? Nein, der Prophet hat befohlen, dass man den Schnurrbart entfernt. Ja? Aber wenn jemand kommt und sagt 35 Mal Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah nach dem Gebet, das ist übertrieben, weil das hat der Prophet nicht gesagt, sondern nur 33. Nicht 32, nicht 35, sondern 33. Wer absichtlich, nicht unabsichtlich, wer absichtlich immer nach dem Gebet 35 Mal Subhanallah sagt, so einer übertreibt. Er übertritt die Grenze, etwas, was nicht vorgeschrieben. Versteht ihr das, Barakallahu fikum? Deswegen, also ich wollte nur das Gairul Haq, außer was Haq ist. Ja? Gibt es bei den Kuffar auch Haq? Gibt es bei den Kuffar, also speziell hier bei Ahlul Kitab, ja, bei den Leuten der Schrift, gibt es bei denen Haq in der Bibel, also in Taurat und Injil? Gibt es Haq? Da war es jetzt. Al-Muhim, es gibt manche Ulema hier, bei uns sagen ja, manche sagen nein. Nein, es gibt Haq, zweifellos. Es gibt Haq in Taurat und Injil. Warum? Weil wir wissen ja, was ist der Hukum von Israeliat? Israeliat sind die Überlieferungen von Ahlul Kitab. Was sagt der Prophet in Bezug auf Israeliat? Das, was sie überliefern, Ahlul Kitab, Juden und Christen, was sie überliefern, und es stimmt überein mit dem, was wir überliefern, ja, was vom Propheten a.s. kommt, dann glauben wir und wir bestätigen es und es ist Haq. Ja? Was sie überliefern, es stimmt aber mit Islam nicht überein, das erklären wir als Lüge. Und das, was sie erwähnen, der Islam hat darüber nichts gesagt, es gibt im Koran und in der Sunna nichts über diese Sache, was sie erwähnen, wir halten es nicht für Haq, aber wir halten es auch nicht für eine Lüge. Wir sagen nicht, das ist eine Lüge, versteht ihr mich? Sondern wir überlassen die Sache Allah subhanahu wa ta'ala. Ja? Weil wenn wir es für eine Lüge halten, ja, es könnte wahr sein und wir, was? Wir verleugnen Wahrheit. Okay? Wenn es, dass wir auch sagen, es ist Haq, wir haben keinen Beweis. Warum? Weil das ist eine, die haben Shurutur Ravi nicht. Was ist Shartur Ravi? Ja? Shart eines Überlieferers. Ja? Shurut, Voraussetzungen, damit du seinen Haber annehmen kannst, seine Überlieferung. Was ist Voraussetzung? Jemand kommt zu dir, ja, Regul, und sagt dir so und so und so und so. Welche Voraussetzungen sind, dass du ihm glaubst? Es muss irgendwelche, wenn du jedem was glauben würdest, dann, halas, dann hast du, glaubst du jedem, was er dir sagt? Nein, sondern es gibt Voraussetzungen, ja. Und die Ahlul Kitab haben diese Voraussetzungen nicht. Deswegen, wir halten für Haq, was sie überliefern, nur das, was Allah subhanahu wa ta'ala in seinem Kitab für Haq also bestätigt, ja, und was der Prophet bestätigt, dass es Haq ist. Das halten wir, was in der Bibel steht, wenn der Prophet darüber was erzählt hat, halas, wir sagen, es ist Haq. Ja. Wenn nichts der Prophet darüber sagt, ja, dann sagen wir halas, Allahu alim. Ja. So viel zu diesem Thema. Manche Leute kommen und sagen, halas, ich mache trotzdem Tekfir über ihn, sicherheitshalber. Was, wenn er Muslim ist? Damit du sagst, er ist ein Muslim, brauchst du einen Beweis. Damit du sagst, er ist ein Kafir, brauchst du einen Beweis. Für beides braucht man einen Beweis. Ja. Wenn es keine Beweise gibt, dann gehst du auf Asl, nicht auf Nummer sicher. Okay, was ist dann Nummer sicher? Nein, gibt es sowas. Nummer sicher gibt es im Islam nicht. Nur Beweis. Ja? Entweder Beweise, dass er Muslim ist, oder Beweise, dass er Kafir ist. Wenn es keine äußerlichen Beweise gibt, dann gehst du auf Al-Asl. Al-Asl. Asl ist Beweis. Ja? Versteht ihr mich, Barakallahu fik? Ja? Es gibt drei Arten von Beweisen. Erster Beweis ist Al-Yaqin, und das ist der stärkste Beweis. Zweiter Beweis ist Ghalabatu Dhan. Das ist in der Mitte. Die überwiegende Meinung. Und der dritte Beweis ist Asl, al-Asl. Und das ist der schwächste Beweis. Den nimmt man, wenn man die anderen Beweise nicht hat. Ja? Yaqin, Galabetuthan und al-Asl mit Alif und Saad. Wenn du schreibst mit Ein und mit Sin, dann ist es Honig. Al-Asl. Okay? Nicht Honig. Fundament. Halas, du hast jemanden gesehen, er sagt, ja Hussein, Medad, ja Hussein. Oh Hussein, hilf mir. Was hast du für einen Beweis? Yaqin, dass er ein Kafir ist. Ha? Halas? Das ist Yaqin. Ghalabatu Dhan. Du gehst nach Kerbela, ha? Und siehst, wie die Leute in diesen Tempel reingehen. In diesen, die nennen das die goldene Moschee. Ja, du kannst es nennen, der goldene Tempel. Die gehen rein, ja, und beten. Was ist Beweis? Ein starker Beweis. Dieser Beweis heißt Ghalabatuthan. Die überwiegende Meinung, dass dieser Mann, der reingegangen ist jetzt mit der Masse, dass er kein Muslim ist. Ja? Oder du siehst eine Gruppe, wie sie in eine Kirche reingehen. Okay, aber ich habe absichtlich gesagt Kerbela, weil Kerbela ist keine Kirche. Weil bei Kirche gesagt, er ist Ahlul Kitab. Okay? Er hat einen eigenen Hukum. Ein Christ. Aber da, ja, er geht in eine Moschee, ja, wo der verfluchte Teufel angebetet wird. Also keine Moschee, aber die Leute nennen es die goldene Moschee in Kerbela, in Irak. Okay? Er geht mit diesen Leuten rein, um das Gebet zu verrichten. Okay? Galabetuthan, die stärkere Meinung, das ist ein Beweis in Scharia, dass er ein Kafir ist. Okay? Dann, du hast diesen ersten Beweis nicht, du hast den zweiten Beweis nicht. Du gehst hier auf die Straße, siehst einen Mann. Ja? An ihm gibt es nichts Islamisches. Absolut gar nichts. Ja? Er hat keinen Bart. Okay? Du hast ihn zuvor nirgends in einer Moschee gesehen. Es kann passieren, du siehst einen Mann in einer Moschee, er betet, hat keinen Bart. Aber du siehst ihn immer, er betet. Okay? Hat doch keine islamische Kleidung, aber du kennst ihn in der Moschee, er betet, er ist Muslim. Halas. Aber du siehst den auf der Straße. Er hat nichts Islamisches an sich. Okay? Du hast was Islamisches. Du siehst aus wie ein Muslim mit deiner Kappe und mit deinem Bart und sowas. Wir kennen uns alle, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Und das ist eine Dawa. Das ist Dawa. Auch wenn du nichts sagst. Du sagst, du redest mit niemandem. Steigst in die U-Bahn, fährst, die Leute sehen dich mit deinen kurzen Hosen, mit deiner Afghani, mit deiner weißen Kappe, mit deinem Bart. Ja? Das ist Dawa. Genug, inshallah, für manche Leute. Okay? Der sieht dich, Alhamdulillah. Oder diese, wir gehen zu dritt, zu viert. So, die Leute sehen uns. Wir reden mit niemandem was. Wir verteilen keine CDs, keine Flyer. Wir verteilen schon, inshallah, ta'ala. Ja, und ich hoffe, mit Allahs Erlaubnis, dass wir uns mehr in diese Sache steigern. Ja, was hast du gesagt? Reinhängen. Okay, cooler Spruch, inshallah, ta'ala. Egal. Das ist schon da, aber genug. Ja? Dann triffst du so einen, er hat nichts Islamisches an sich. Du kennst ihn, hast ihn noch nie gesehen. Ja? Halas? Der geht an dir vorbei. Nichts. Ja? Was ist dieser Mann? Wenn du sagen willst, er ist ein Muslim, du brauchst einen Beweis. Ja? Wenn du keinen Beweis hast, dann ist das Tahakkum. Und Tahakkum bedeutet, Qawlu bila dalil. Tahakkum ist Qawlun bila dalil. Eine Aussage ohne Beweis. Wer sagt ohne Beweis irgendwas? Das ist lächerlich. Das ist der Film. Okay? Wenn du sagst, er ist ein Kafir, du brauchst einen Beweis. Yaqin, du hast ihn nicht einen Kufr machen sehen. Ghalabatuthan, du hast nicht etwas gesehen, was wirklich auf Kufr hindeutet. Aber du hast den dritten Beweis und das ist Asl. Was ist Asl für diesen Mann? Grundsätzlich, was gilt für ihn? Kufr, weil er lebt in Darul Kufr. Und in Darul Kufr sind alle Kuffar, außer sie zeigen seinen Islam. Was? Und das mit Islam zeigen, das ist jetzt unterschiedlich. Manchmal kann es Salam sein. Okay? Du siehst auf der Straße einen, er hat nichts Islamisches. Er sieht aber dich, du hast an dir Islamisches. Er kommt, Salam alaikum, achi, wie geht's? Und gibt dir die Hand und, ja? Es gibt nichts Islamisches an ihm, er ist rasiert wie ein Glas, Bruder. Ja? Aber durch seinen Salam wie er dich grüßt und wie er dich beobachtet und wie er dich, diese, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, die Seelen sind wie Armeen. Wenn sie sich treffen, sie verbinden sich und werden eins. Ja? Wenn sie aber auf verschiedene Wellenlängen, die gehen auseinander. Ja? Wie viele sogenannte Muslime haben wir gesehen? Ja? Bosnien, Türken, Kurden, Araber. Ja? Wenn er dich sieht auf der Straße, ich habe in meinem Haus einen, ja? Er sagt zu mir, guten Tag und grüß Gott. Ja? Ich weiß, er ist Araber. Ja? Und ich weiß, er geht in diese Ahlul Bidah Moscheen und betet. Aber wenn er mich sieht, er sagt zu mir, guten Tag, grüß Gott. Wenn ich dir eine knall, dann wirst du sehen, subhanallah. Das ist wirklich unter jedem Niveau. Ja? Verstehst du das Barkelaufigen? Ja? Na, ich mache nicht Tequil, das ist uninteressant für mich. Ja? Vielleicht macht der Tequil über mich, wer weiß, das kann sein. Ja? Aber so einer rasierter, dass er Tequil macht, er wird sagen, Bart ist nicht Asluddin. Ja, mashallah, sehr gut. Aber das ist das, dass jeder sich das Recht nimmt, über Messal zu reden. Jeder nimmt sich das Recht, dass er... Ich kenne viele Ägypter, die sind die schlimmste Sorte von Kuffar. Was soll ich dir sagen, Habibi? Die Zeit, in der wir leben, ist wirklich ziemlich deutlich, ziemlich klar. Ja? Außer jemand will sich blind stellen. Ich verstehe, es gibt eine Sache, die nennt man also Barmherzigkeit und Rahma und man liebt den Menschen Khair. Ja? Jemand, der keine Gnade hat mit Menschen, jemand, der den Menschen nicht Khair liebt, okay? So einer wird es nicht schaffen. Ja? Er wird es nicht schaffen, nicht in Da'wah, nicht in sein Amel al-Islami, seine Arbeit, seine Sache, sein Einsetzen für die Sache des Islams wird nicht funktionieren. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Ja? Aber jemand, der wirklich, er hat Rahme mit den Menschen. Ja? Er hat Barmherzigkeit mit den Menschen. Er wünscht sich Khair für die Menschen. Allah subhanahu wa ta'ala wird ihm schon helfen. Und wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, ittaqi faraset al-mu'min. Ja? Fürchte dich der Durchschauenskraft eines Mu'mins. Farasa bedeutet, er wird dich sofort durchschauen. Sobald er dich ansieht, er sagt, ja, dieser Betrüger. Wallahi, sowas gibt es. Ja, vielleicht nicht bei mir oder bei dir, aber es gibt solche Mu'minin, inshallah ta'ala. Ja? Und wallahi, bei vielen Menschen. Auch du willst ihn in den Islam irgendwie reinschieben, aber er will nicht. Ja? Er will nicht, er sagt, geh weg, lass mich los. Ich gehe meinen Weg. Was willst du machen? Ja? Dass er Ägypter ist oder Türke ist oder sowas. Damit ist er noch lange kein Muslim geworden. Ja? Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Es ist leider so. Allahu musta'an. Auf jeden Fall, ich wollte gar nicht über dieses Thema reden mit dem Asl und Yaqin und ja. Aber es kann möglich sein. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Und es ist nicht schart, wie manche sagen, du musst deine Aqidah 1:1 oder wie man das sagt, 1:1? 1:1. Bei uns sagt man durch 1, egal. 1:1 musst du deine Aqidah kennen. Ja? Jetzt kommt jemand, er betet in der Moschee. Alles? Er betet. Du kennst ihn zwar nicht lange, er betet da, er betet richtig. Ja? Er benimmt sich richtig. Seine Zunge ist die Zunge eines Muslims. Ja? Obwohl viele von uns, wir sind zwar Muslime, aber wir haben keine Zungen, muslimische Zungen, sondern wir haben Zungen der Jahiliyyah. Noch immer, leider. Wir müssen das zugeben. Wallahi, wir müssen nicht, das erwähne ich immer wieder. Alhamdulillah. Und es ist auch wirklich eine wichtige Sache. Deswegen erwähnt man sie oft. Ja? Wenn du eine Sache dir selbst zugibst, dass du sagst, schau, da mache ich Fehler, das ist nicht in Ordnung, das ist eine Sünde, das ist Haram, das ist falsch, das ist schlecht, das ist verwerflich. Wenn du das zu dir selbst sagst, das ist der einzige Weg, dass du dich besserst. Ja? Und das ist auch der beste Weg, dass du dich besserst. Weil es ist viel, viel besser, wenn du selbst deine eigenen Fehler einsiehst. Keiner hat dich darauf aufmerksam gemacht. Allah subhanahu wa ta'ala aus seiner Gnade Ja? Du warst ehrlich mit Allah. Ja? Wie der Prophet sagt zu diesem einen Shahid, Saddaq Allah fa saddaqa. Ja? Er war ehrlich mit Allah. Allah hat ihm gegeben das, was er sich gewünscht hat. Ja? Du auch, wenn du ehrlich bist, wird Allah subhanahu wa ta'ala dich dazu rechtleiten, dass du deine eigenen Fehler erkennst. Ja? Weil wenn ich zu dir komme und sage, Habibi, das, was du machst, ist haram. Dir wird vielleicht der Shaitan kommen und sagen, schau, er will mich erniedrigen. Was glaubt er, was tut er da philosophieren und so auf klug tun und so. Und du wirst weiter diese Sünde machen. Warum? Aus diesem, wie nennt man das? Trotz. Asabiye, Trotz und Stolz. Du, dann, er hat deinen, wie sagt man das? Ego. Verletzt. Ego, deine Ego hat er verletzt. Du hast einen starken Wortschatz. Mashallah. Nein, du solltest hier sitzen, nicht so weiter. Alles, war glaubig. Ja. Aber wenn du erkennst deine eigenen Fehler, du tust das zwischen dir und zwischen Allah subhanahu wa ta'ala abrechnen. Deswegen sagt Umar radiallahu anhu, hasibu enfusekum, qabla entu hasibu. Ja. Rechnet mit euch selbst ab, bevor Allah mit euch abrechnet. Ja. Versteht ihr das, barakallahu fik? Und deswegen sagen wir auch, wir haben Zungen, die sind nicht islamische, sondern es gibt viel Jahiliyya in unserem Mund. Ja. Und dürfen wir das sagen? Dürfen wir sagen, wir benehmen uns wie Jahiliyun? Wir haben manche unserer Eigenschaften sind Eigenschaften von Kuffar. Dürfen wir das sagen? Ja? Wenn es wahr ist, dann müssen wir sagen. Warum? Weil nur so können wir uns bessern. Wenn der Prophet zu wem sagte, ja? Abu Dharr, Al-Ghifari, Inneke Rajul und Fike Jahiliyye, du bist ein Mann, in dir steckt noch Jahiliyye. Zu einem Sahabi sagt er das. Was sagt Abu Dharr? Er sagt, ich habe mir gewünscht, ich hätte an diesem Tag Islam angenommen. Ja? So sehr hat mich das verletzt. Ja? Er sagt noch, in diesem Alter, in dem ich jetzt bin, und so lange, also ein Fortgeschrittener im Islam bin, der Prophet sagt zu mir, du bist ein Mann, in dir steckt noch Jahiliyye. Ja? Und wir haben begonnen, vor ein paar Jahren zu beten, Allahu Akbar. Ja? Jemand kommt zu dir und sagt, Habibi, das geht nicht so, das ist Eigenschaft von Munafikin. Allahs. Nie wieder Salam. Salam alaikum. Er kommt rein, du gehst raus. Verstehst du, wie barak Allah fikum? Allahu Mustan. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vor dem Nifak bewahren. Kommen wir wieder zurück, inshallah ta'ala. Oder ist noch irgendwas geblieben, was ich nicht bis Ende erzählt habe? Das passiert mir oft leider. Aber und dann bleiben die Brüder, was wollt ihr? Wollt ihr irgendwas sagen? Ah, egal, er beginnt jetzt mit einer neuen Geschichte. Und die ist nicht einmal fertig, eine neue. Ja? Hab ich irgendwas vergessen? Taib. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَا تَتَّبِعُ أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا. Und folgt nicht die Gelüste. Ahwa ist Mehrzahl von Hawa. Folgt nicht die Gelüste vom Volk. Kadallu, die sind in die Irre gegangen, min qabl, schon längst, min qabl, sie sind schon längst in die Irre gegangen, folgt nicht ihre, was? Ha? Ihre Hawa, ihre Gelüste, ihre Triebe, und Wallahi, Shabab, diese Worte, das haben wir gestern vergessen zu erzählen, ha? Sind sehr gefährlich, weil diese Aya ist Muhkema. Ja, was bedeutet, sie ist nicht aufgehoben worden durch irgendeine andere Aya. Ja? Folgt nicht die Gelüste von dem Volk, die schon längst in die Irre gegangen sind. Was bedeutet das? Das bedeutet, wenn das irre gegangene Volk jetzt mit irgendwelchen Sachen kommen, die sind modern, interessant, weise, klug, dies, das. Auf was sind sie aufgebaut, barakallahu fikum? Ja? Auf was sind die Aussagen von Albert Einstein aufgebaut? Auf Kitab und Sunnah? Nein, auf Kufr. Deswegen, Wallahi, letztens, als ich etwas gesehen habe, das war für mich Beweis genug, dass dieser Typ nicht mehr normal ist. Ein Freund von mir, der mit mir, wir haben studiert und in Medina und, hatte Bart und Haare und Bücher gelesen von Shuyukh und Allahu Akbar und Mashallah, Tabarakallah. Ja? Auf einmal, ich gucke, Foto ohne Bart. Nur so eine saudische, ist der Saksuka, dieser saudische Königsbart. Ja? Ich sage, ja, okay. Du bist verpflichtet, deinem Bruder, wie sagt man das? Ausreden zu finden. Bevor er sich, bevor zum Beispiel dein Bruder macht jetzt irgendeinen Blödsinn oder einen Fehler. Bevor er beginnt, das sagt dein Bruder, ich habe das nicht so oder das. Ja? Bevor er beginnt, sich auszureden, ja? Du bist verpflichtet, ihn schon vorher auszureden. Na, du hast es vergessen, ich weiß, dass du hast es vergessen. Na, du hast es nicht gewusst. Ich weiß, es war unabsichtlich, gell? Du tust ihn schon vorher. Nicht, du drängst ihn in die Ecke und sagst, weißt du, ja, das ist, was da. Und er versucht sich irgendwie, und du schließt ihn alle Türen, dass er nicht rauskommen kann. Du hast ihn im Sack. Das war's. Du willst ihn fertig machen. Du willst über ihn urteilen. Das ist nicht, deswegen, wallahi, ich immer, als ich ihn gesehen habe ohne Bart, habe ich gedacht, okay, halas, schau mal, was sie, auf einmal, ich lese, eine Aussage hat er geschrieben, noch auf Arabisch. Ja? Irgendeine Weisheit und dann unten im Klammer, Albert Einstein. Da habe ich gesagt, halas, das ist ein Zeichen, dass er entweder hat eine Dosis genommen oder irgendwas ist nicht in Ordnung. Wallahi, halas. Versteht ihr mich? Neben so viele Ayat, ja? Weise Ayat, diese eine Ayat, wenn wir nur über sie Vorträge machen würden, ja, wie viele Weisheiten würden wir aus dieser Aya rausnehmen? Ja? Jedes einzige Wort, Wallahi, La, was bedeutet La? La teglu fi dinikum. Was bedeutet La? Ein echter Alim, ja? Rabbani, er kommt und macht dir ein paar Wochen Vorträge über La. Und er erwähnt dir alle grammatikalischen, Regeln, ja? Weil es gibt verschiedene Arten von La, okay? Halas? Dann erwähnt er dir die Ahkam aus diesem La. Dann das Wort Taglu, Al-Gulu. Dann erwähnt er dir über Gulu. Und dann erwähnt er Dinikum. Was sind die Wurzeln von diesem Wort? Dane, Yedinu. Yedinu Bishayin. Und. Allahu Akbar. Und er hat nichts Besseres gefunden. Dieses Hadith von Imam al-Bukhari oder Muslim oder Tirmizi oder auch wenn er ein Hadith da'if erwähnt hätte. Ja? Er hat Worte von Dings erwähnt. Von Qaumin Qaddallu min Qabl, die schon längst in die Irre gegangen sind, hat er seine Shahawat da aufgeschrieben als eine weise Sache. Wallahi ladim. Versteht ihr das, Barakallahu fikum? Aywa. Dann sagt Allah Sunnah, wa adallu kathiren. Und nicht nur, dass sie in die Irre gegangen sind, schon längst sind sie die Juden sind schon längst von dem Weg von Musa a.s. abgewichen. Und die Christen sind schon längst von dem Weg von Isa alayhi salam. Isa, der Sohn von Maria alayhi salam. Alayhima salam. Stimmt's? Alayhima. So, ja. Schon längst sind sie abgewichen. Schon längst in die Irre gegangen. Wa adallu kathiren. Und nicht nur das, dass sie selbst in die Dalale gegangen sind, sondern haben noch viele andere in die Dalale mit sich geführt. Wa la tattabi'u ahwa'a qaumin. Folgt nicht die Gelüste und Triebe von Volk, die schon längst in die Irre gegangen sind und haben viele in die Irre geführt, wadallu an sawa'i sabil, und in die Irre vom geraden Weg abgewichen sind. In die Irre sind sie gegangen. Allah subhanahu wa ta'ala macht wen aufmerksam? Allah subhanahu wa ta'ala macht die Menschen aufmerksam, dass sie nicht ihre Ulema befolgen, die in die Irre gegangen sind. Versteht ihr mich? Barakallahu fikum. Aywa. Jetzt kommen wir mit Allah subhanahu wa ta'ala Erlaubnis, dieser Scherf von Sheikh al-Hazimi, wo er sagt, Al-Ahbaru min al-Yahud. Die Ahbar im Koran, wenn Allah sagt Al-Ahbar, ja, die Ahbar, das sind Gelehrte von Juden, okay? Und Ruhban, das sind Gelehrte von Christen. Taib, sagt Ibn Kathir, da sind wir stehen geblieben. Wal-Maqsud, At-Tahziru an Ulema'i Su'i wa-Ubbadu Dullal. Ja? Ibn Kathir sagt, والمقصود, was bedeutet Al-Maqsud? Der Sinn. Ja? Der Sinn. Oder das, was Allah gemeint hat mit diesen Ayat, die wir hier erwähnt haben, ist At-Tahdhir. Warnung min Ulema'i Su'i wa Ubbadi Dullal. Warnung vor bösen, irregegangenen Ulema, verdorbenen Gelehrten. Wa, ja, Ubbadi Dullal. Und Ubbad ist Mehrzahl Abid. Leute, die Ibadah machen, aber auf Dalala, auf falsche Art und Weise. Damit will Allah subhanahu wa ta'ala die Menschen, davor will Allah subhanahu wa ta'ala die Menschen warnen. Ha? Versteht ihr das, Barakallahu fikum? Ha? Allah subhanahu wa ta'ala will die Menschen warnen vor dieser hässlichen Eigenschaft. Dass sie was? Dass sie Gelehrten folgen, die kaputt sind. Verdorbene, böse Schuyuch, böse Ulema. Ha? Und er will sie davor bewahren, dass sie Ibadah machen, aber auf eine falsche Art und Weise. Weil das sind Eigenschaften von wem? Von Ahlul Jahiliyyah. Alas? Dann sagt Ibn Kathir, كما قال Sufyan ibn Uyayna, من فسد من علمائنا كان فيه شبه من اليهود. Wer verdorben wird von unseren Gelehrten, er hat eine Eigenschaft oder er ähnelt den Juden. ومن فسد من عبادنا كان فيه شبه من النصارى. Und wer verdorben wird von unseren Ubad, unseren, was ist Abid? Ja? Abid ist einer, der viel Gottesdienst macht, der viel Ibadah macht, Gebete und Zikr und Fasten und Sadaka. Er hat sich auf diese Sachen konzentriert. Er, ja? Solche Asketen, Zuhad, Zahid, hat sich der Ibadah gewidmet, ja? Aber auf eine falsche Art und Weise. Solche Leute ähneln wem? Den Christen. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Ja? Viele unserer Hojas ähneln den Juden. Ohne Wenn und Aber. Viele muslimische Hojas und viele muslimische Gelehrte mit Anführungszeichen, ja, und Schuyuch ähneln den Juden. Und viele muslimische Ubad, wie zum Beispiel Sufis, ja, ähneln wem? Den Christen. Was ist mit ihrer Ibadah? Aufgebaut auf Koran und Sunna? Ja? Auf Kitab und Sunna? Nein, aufgebaut auf Hawa. Ja, Allahumma stan. Tayyib, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam in einem Hadith, der sahih ist, لَتَرْكَبَنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ هَذْوَ الْقُذَّةِ بِالْقُذَّةِ. Ihr werdet die Praxis oder den Weg, ja, deren, die vor euch waren, befolgen, also قُذَّةً بِالْقُذَّةِ, ja, Stück für Stück oder Schritt für Schritt. Ihr werdet ihnen folgen. Ihr werdet den Kuffar folgen, die vor euch waren. Ja? Die vor euch in die Irre gegangen sind. Ja? Ihr werdet ihnen folgen, sagt der Prophet zu den Muslimen. Qalu al-Yahudu wa-Nasara? Die Muslime sagen, ja, Rasulullah, meinst du die Juden und Christen? Der Prophet sagt, Faman, wer denn sonst? Ihr werdet ihnen folgen. In einer anderen Überlieferung, wenn sie in ein Eidechsenloch kriechen, ihr werdet hinterherrennen. Ja. Ist das nicht so? Subhanallah, die Muslime rennen, die sehen irgendwas. Oh, gut, super, yalla, wir machen so. Allah hat ja Koran und Sunnah offenbart, Allahu Akbar. Ja? Mache das, was die Praxis des Propheten nicht. Nehmen wir an, er ist weise. Ja? Nehmen wir an, dieser Kafir ist weise und klug. Nehmen wir an, er ist auch adil, gerecht in diesem Thema, in dem, über das er redet. Okay? Nehmen wir an. Ja? Aber ist es dir erlaubt, dass du Koran und Sunna auf die Seite legst und dass du das nimmst? Ja? In welchem Fall wäre es dir erlaubt, dass du seine Aussage, seine Meinung, seine Weisheit nimmst von einem Kafir? In welchem Fall? Ja, auf jeden Fall. Also, wenn, nachdem du sie mit Koran und Sunna verglichen hast. Halas? Aber dann kommt es heraus, er hat das nicht gesagt. Allah, tabaraka wa ta'ala, hat uns das berichtet. Und der Prophet, alaihi salatu wassalam. Versteht ihr mich, barakallahu fikum? Ja? Jetzt kommt ein Kafir, kommt und sagt, nach den wissenschaftlichen Erkenntnissen und einer großen, wie sagt man das, Studie und Forschung und Anstrengung und, sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass Schweinefleisch sehr schädlich ist und unrein ist und mit sich die verschiedensten Krankheiten und, erwähnt. Er hat schon coole Worte gesprochen, gute Worte, gerechte Worte. Ja. Wie die Araber sagen, ليس له فيه جمل ولا ناقة. Er hat bei dieser Sache, die er gerade gesagt hat, er hat dabei Djemel oder Naka. Was ist Djemel und Naka? Ja? Djemel und Naka. Kamel, männlich und weiblich. Ja? Er hat dabei kein Kamel im Sinne, er bekommt dafür nichts. Ja? Bekommst du etwas dafür? Ah, man hat dir sicher Geld gegeben, dass du darüber jetzt redest. Nein, er sagt das. Es ist eine wissenschaftliche Studie und die bezeugt und beweist, dass das Schweinefleisch verboten ist. Ja, hat der Wahrheit, er hat Wahrheit gesprochen. Ja? Aber wir haben diese Tatsache, er hat Hack geredet, diesen Hack hat jemand vor ihm bereits. Ja? Was? Offenbart. Wer? Ein Wissenschaftler? Nein, der Schöpfer der Baraka wa ta'ala, der alles erschaffen hat, mit Weisheit. Ja? Und wie kann es möglich sein, dass jemand, der dich erschaffen hat, dass er dich nicht gut kennt? Ja? Allah kennt über dich, was niemand anderer kennt. Ja? Der Baraka wa ta'ala. Deswegen vergleich diese Worte von diesem weisen Professor. Ja? Vergleich seine Worte mit Koran und Sunna und du wirst was? Hm. Erst? Nicht Übereinstimmung finden, subhanallah, sondern du wirst finden, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Wahrheit sagt. Verstehst du mich, barakallahu fikum? Wenn das übereinstimmt, halas. Wenn es aber nicht übereinstimmt, dann auch, alhamdulillah. Aber das Schlimme ist nicht, dass du herausfindest, ob es stimmt oder nicht. Das Schlimme ist, dass du nicht auf Koran und Sunnah guckst, sondern einfach die Worte von diesem Kuffar nimmst, ohne sie überprüft zu haben. Das ist das, was ich jetzt die ganze Zeit versuche, euch zu sagen. Seid ihr müde geworden? Soll ich euch was Lustiges erzählen? Schon, die lachen schon. die mögen lustige Sachen. Vielleicht später, inshallah ta'ala. Taib. In einer anderen Überlieferung sagt der Prophet Salam al-Faris über Rom, die Perser und Römer. La hawla wa la quwwata illa billah. Und in einer anderen Überlieferung sagt der Prophet Salam wa man innas illa haulai. Wer denn sonst außer die? Wem soll sie ja so blind folgen? Wenn nicht die? Taib. Dann sagt er, وَالْحَاسِلَ التَّهْذِيرُ مِنْ تَشَبُّهِ بِهِمْ فِي أَهْوَالِهِمْ وَأَقْوَالِهِمْ. Und der Sinn ist, dass man ihnen nicht ähneln darf und nachahmen darf in ihren Eigenschaften, ihren Zustand und ihren Aussagen. Darf man ihnen nicht ähneln. Manche Ulema sagen, dass derjenige, der eine andere Sprache spricht, außer arabische Sprache, ohne Grund, dass er Tashabbuh bil Kuffar macht. Ja? Nehmen wir an, du lebst jetzt im Jahr 150 nach Hijra, in den goldenen Zeiten des Islams. Ja? Nehmen wir an, du lebst noch dazu in Bagdad, Allahu Akbar, ja? Zentrum von Ulema. Und du kommst und redest Französisch, Parlavor Französisch, was weiß ich was. Wäre das nicht der Tashabbuh bil Kuffar? Oder ist dieses eine andere? Irgendeine Sprache halt. Einfach so. Wäre das nicht der Tashabbuh bil Kuffar? Das wäre der Tashabbuh bil Kuffar. Was redest du dieser Sprache? Einfach so. Magst du sie? Verstehst du das, barakallahu fikum? Und wallahi ladim, die Ulema haben auch recht bei dieser Sache. Weil durch die Sprache haben sie es geschafft, die muslimische Umma einen richtigen, guten Schlag zu verpassen. Indem man die Muslime von der arabischen Sprache getrennt hat. Ja. In der Türkei haben sie islamische Sprache verboten. In Ägypten haben sie ägyptische Lehja eingeführt. Die Ägypter können nicht Arabisch. Ja. In Algerien, in Tunesien, in Marokko. Ja. Dieses Reich, wo man Persisch spricht. Ja. Wie ist es möglich, dass aus diesem Reich Ulema von arabischer Grammatik gekommen sind und die Leute von heute können diese Sprache nicht. Ja? Sibawai zum Beispiel war ein Perser. Ja? Sibawai hat die Grammatik der Araber geschrieben. Ein Nicht-Araber schreibt ihnen die Grammatik, die grammatikalischen Regeln. Ja? Imam al-Bukhari war kein Araber. Ja? Und noch viele, viele Ulema, dass ich jetzt nicht eine Liste aus diesen Orten, die Leute haben also was geredet? Die Sprache des Islams, die Sprache des Korans haben sie gesprochen. Sie haben die Sprache verlassen und jetzt sind sie Analphabeten. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Deswegen hat das was mit Teschebuch bil Kufar. Du folgst ihnen. Willst Persisch reden? Kein Problem, lerne Persisch. Ich, wallahi ladim, wenn ich könnte, würde ich alle Sprachen sprechen, mit den Muslimen sprechen. Wenn ich könnte. Ich würde so lieben gern zum Beispiel Türkisch lernen. Wallahi ladim. Oder Persisch. Persisch reden fast alle diese Menschen dort. Afghanen können Persisch, oder nicht? Die Perser, also Iraner, können Persisch. Pakistaner, viele Pakistaner können Persisch. Und die Belushistaner können Persisch. Ja, was gibt es alles noch dort? Jede Menge. Viele mongolische Völker können auch Persisch. Aber auf der anderen Seite können sie auch Türkisch. Oder nicht? Das wäre sehr, sehr, sehr interessant, Allahu Akbar. Und auch für die Dawah wäre sehr, sehr interessant. Wenn ich zum Beispiel nicht Deutsch könnte, könnte ich auch keine Vorträge auf Deutsch machen. Aber Alhamdulillah, das ist eine Ni'ma. Wir machen das wegen, wie sagt man das, wegen den Nützen. Halas. Taib, inshallah, ta'ala, kommen wir wieder zurück zu unserem. Wie gesagt, sagt Ibn Kathir, wal-hasil, at-tahdhiru min tashabuhi bihim fa ahwalihim wa aqwalihim. Der Sinn also in dieser Sache ist, dass man die Warnung, dass man ihnen ähnelt, in ihren Eigenschaften. Du darfst ihnen nicht ähneln. Walihadha qala ta'ala, لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ. Sie essen das Vermögen der Menschen bilbatil, auf eine verbotene Art und Weise. وَلِذَلِكَ أَنَّهُمْ يَأْكُلُونَ الدُّنْيَا بِالدِّينِ. Was bedeutet das? Sie essen das Vermögen der Menschen. Du bist jetzt ein Hodja in einer Moschee und du hast, wie sagt man das, 1000 Mitglieder in der Jama'a. Okay, hast Namen und Familiennamen und wer wie viel bezahlt und sowas. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Aber du erzählst dir nicht Dinul Haq, dass du die Leute, nein, du bist scharf auf ihr Geld. Auch wenn sie alle Jahle bleiben. Er ist in dieser Jama'a seit 10 Jahren. Seit 10 Jahren ist er in dieser, ich kenne Jama'at, wallahi. Seit 10 Jahren ist er Mitglied dieser Jama'a. Frage in ein Hadith. Was hast du gelernt bei diesem Vollidioten Schnurrbart Hodja? Was hast du gelernt bei ihm? Einen Hadith. Nenn mir eine Regel im Fiqh oder in Hadith oder in Usul oder irgendeine Sache, irgendwas, was du gelernt hast, was wirklich Sinn macht. Wir reden jetzt nicht von, er hat gesagt, Schweinefleisch ist haram. Das hat Allah subhanahu wa ta'ala gesagt, das musst du ja schon wissen. Eine sinnvolle Sache, die du gelernt hast? Nein. Sondern der Hodja hat ihn gestreichelt. Er hat ihn gestreichelt, damit er ja nicht, zahlst du und wir machen das schon, inshallah, alles wird gut. Was bedeutet, dann sagt Ibn Kathir, أنهم يأكلون الدنيا بالدين. Sie essen die Dunya der Menschen mit was? Mit Religion, mit Din. Tujaru Din. Sie verdienen mit Din. Verstehst du mich? Wie zum Beispiel jetzt jemand, er verkauft Obst und verdient sich damit sein Din. Okay? Aber der verkauft Din, um sich sein Vermögen zu verdienen. Der Händler verkauft Verkaufswaren. Aber der verkauft Religion. Mit Religion verdient er sein Dien. Du rennst zu Hodja. Hodja, meine Mutter ist gestorben. Kannst du bitte für sie Hatma lesen oder Yasin lesen? Das ist kein Problem, inshallah. Für Rahme, ihre toten Seele. Lesen wir jetzt Yasin und liest Yasin im Ramadan. 27. Nacht. Ganz besonders viel Baraka. Kostet auch viel. Mehr als außerhalb von Ramadan. Das ist ja eh klar, oder nicht? Und noch 27. Nacht, das ist... Wallahi ladim, bei uns gibt es Hodjas. Wisst ihr, was er macht? Er nimmt Kassettenrekorder, drückt auf Knopf und Koran läuft. Ja? Könnt ihr euch vorstellen, dass es Hodjas gibt bei uns? Ja? Im Ramadan, sie nehmen von Menschen hunderte von, also was ist Khatma? Ja? Was bedeutet, dass du von Anfang bis Ende den Koran durchliest? Ja? Dass du ihn versiegelst? Ja? Den ganzen komplett, ja? Das nennt man Khatma. Okay? Ja? Tahtimul Koran, du liest den Koran komplett. Im Ramadan, hunderte von Menschen kommen zu diesem Hodja und bezahlen ihm, dass er für sie Khatma macht. Wie kann er 100 Mal Koran lesen im Ramadan? In 30 Tagen, wie? Was ist er? Jibril? Ja? Wie kann er 100 Mal den kompletten Koran im Ramadan lesen? Das kann ein Computer nicht, Allahu Akbar. Ja? Subhanallah, diese Betrüger. Aber die Menschen denken überhaupt nicht an sowas. Warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala sie damit bestraft hat, dass sie keinen Verstand mehr haben. Allah warnt sie vor solchen, ja? Versteht ihr mich? Das ist eine Krankheit. Viele Muslime haben diese Eigenschaft der Jahiliyyah. Er sieht vor sich, er ist ein Scheich, Alim. Okay. Aber Allah subhanahu wa ta'ala wird dir bei diesen Menschen sagen, du wirst bei ihm was sehen. Oder nicht? Nehmen wir an, du arbeitest jetzt mit, du hast irgendeinen Arbeitspartner. Okay? Und er tut sich ständig betrügen. Okay? Weil da brauchst du keinen Iman. Da brauchst du mathematisch 1 plus 1. Jede Rechnung am Ende fällt Geld. Irgendwas stimmt da nicht. Mein Partner tut mich jedes Mal reinlegen. Er macht mich, zockt mich ab. Ich will mit dir nicht mehr arbeiten. Warum? Weil 1 plus 1 ist 2. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Dabei. Aber in Religion. Hodja kommt und sagt dir irgendwas und du sagst, okay, ist Hodja, ist der und, ja, und nimmt dir dein Geld weg noch, Alhamdulillah. Und halte dich vom geraden Weg ab. Geh ja nicht, das sind Takfiris. Das sind Khawarij. Das sind Wahhabis. Das sind Extremisten. Nein, nein, nein, die sind in Dalala, die sind irre Weg. Das sind Spione von Britannien, sagen sie, weißt du, zu uns. Ja. Für Bart bekommen sie 300 Euro. Und Frau für Hijab bekommt auch so irgendwas. Bei uns unten sagt man, wir bekommen Geld von Britannien, damit wir Bart tragen. Aywa. Es gibt. Ja. Ich kenne den Bruder, Allah, er ist aber ziemlich, ziemlich lustig. Ganz besonders für das Lustige an ihm ist auch sein Alter. Er ist circa 60, hat einen langen weißen Bart. Weiß wie diese Wand. Ja? Und er geht absichtlich zu diesem Juhal, wo sie sich treffen und kommt und nimmt einen Zettel raus und sagt, ja, 500 für Bart, 500 für kurze Hosen, Frau, weißt du, wegen Hijab, diesen Monat werde ich, mashallah, gut kassieren. Und die sagt, zeig, die glauben wirklich. Subhanallah. Zeig uns Rechnung, weißt du, wie dieser Lohnzettel, wenn du bekommst, weißt du. Zeig, ich will sehen. Er sagt, subhanallah, wie dämlich muss man sein, dass man diesen Schwachsinn abkauft. Ja? Subhanallah. Einer ist in der Früh aufgestanden, er wollte beten. Sein Nachbar sagt, hey, wohin so früh? Er sagt, ich gehe Geld abheben, was man mir geschickt hat. Allahu mustaan. Taib. Dann sagt, Bismillah. Ibn Kathir, Halas, wir konzentrieren uns jetzt nur auf, inshallah ta'ala, die Übersetzung, okay? Ja? Wir übersetzen das jetzt direkt mit Allahs Erlaubnis, dass wir, inshallah ta'ala, noch diese 10 Minuten ausnutzen. Also, وَذَلِكَ أَنَّهُمْ يَكُلُونَ دُنْيَا بِالدِّينِ وَمَنَاصِبِهِمْ وَرِيَاسَتِهِمْ فِي النَّاسِ. Warum, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, viele der Rabbiner und Priester essen das Vermögen der Menschen auf eine verbotene Art und Weise und halten von Allahs Wege ab. Warum? Ibn Kathir rahimahullah sagt, weil sie die Dunya, das Vermögen der Menschen, nehmen durch die Religion. Sie betrügen sie, mit der Religion verdienen sie ihr Geld. Tujaruddin. Sie handeln mit Religion und ihren Positionen bei den Menschen und ihrer Führung. Wer führt? Ja? Es ist immer so gewesen. Außer in unserer Zeit. dass die islamische Umma leider diese Tatsache nicht versteht. Und der islamischen Umma wird es auch nicht besser, bis sie diese Tatsache nicht versteht. Ja? Die religiösen Leute, die Leute des Dienst, das sind die wahren Führer der Umma. Die Ulema sind die Führer der Umma. Ja? Bei den Juden waren das ihre Religions... wie sagt man das? Die Gelehrten in Religion, das waren die Führer der Juden. Bei den Christen, das waren die Führer der Religion. Die Kirche hat geführt, der Papst hat geführt. Ja? Die Priester und Kardinale und was weiß ich, wie die alle, was für, wie heißt das? Status sie haben. Die haben, das sind die Führer der Umma. Ja? Und im Islam ist es auch so. Die Führer der islamischen Umma müssen die Gelehrten, die Ulema sein. Ulema Rabbaniyun. Wenn die islamische Umma das nicht begreift, wird der Tagut sein Führer sein. Und er wird erniedrigt sein. Ja? Mag sein, dass er auch Muslim ist, aber das wird ihn nicht von der Erniedrigung bewahren. Warum? Weil er seine Augen nicht aufmachen will. Allah, kein Problem. Yalla, lebst du unter der Stiefel des Taguts. Hm? Das Wort Basch, also Pascha, Pascha auf Basha, ist ein Titel gewesen. Ja, wenn du ein Pascha bist. Wisst ihr, kennt ihr den Titel? Ja? In den arabischen Ländern verwendet das man immer, ja Pascha. Die Ägypter sagen, ja Pascha. Ja Pascha, Pascha. Ja? Das kommt vom persischen Basha, Schlapfen vom König. Ja? Basha sind Schibschib, also Schlapfen vom König, vom Herrscher. Basha. Kennt jemand Persisch? Kennt ihr nicht Persisch? Ja? Al-Muhim, das ist die Bedeutung. Jetzt weiß ich nicht, welche Persisch du kannst. Afghanische oder diese, was ich kenne. Kenne ich nicht, aber egal. Alas? Ya'kuluna amwalahum bithalik. Sie essen das Vermögen der Menschen mit was? Sie nützen ihre Posten aus. Ja? Er ist jetzt der Hodja, er ist der Priester, er ist der Papst, er ist der Scheich, er ist der Mufti, er ist der Qadi. Ja? Alles. Und er nützt seinen Posten aus. Weil er Qadi ist. Ja? Weil er Qadi ist. Was ist ein Qadi? Ein Richter, islamischer Richter. Okay? Und du kommst hin und sagst, ja Qadi, Wallahi, mein Sohn wollte das nicht machen. So, er sagt, das Gesetz im Islam ist so und so und so. Und sagt, Qadi, können wir das nicht irgendwie regeln? Weißt du? Der Qadi sagt, na ja, schauen wir mal. Ja? Und dann Qadi morgen, er guckt in seinem Hof, stehen Kamele oder Pferde oder ja? Und der Qadi, versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Seinen Posten nützt er aus. Ja? Eine Qadi, was ist Qadi? Ja? Qadi, ein Richter, ist derjenige, der sagt, Allah subhanahu wa ta'ala, Gesetz ist so und so. Allah will, dass wir mit dir das und das machen. Versteht ihr mich? Ein Mufti genauso viel. Wenn ein Mufti eine Fetwa gibt, das bedeutet, ich bezeuge, dass Allah das und das will. Ja? Allah hat dir das erlaubt. Allah hat dir das verboten. Ja? Deswegen, wenn du oder ich, wenn wir jemandem eine Fetwa geben, erinnere dich an diese Tatsache. Ja? Jemand kommt zu dir und sagt, ja, Habibi, weil es ist eine Tatsache, Alhamdulillah, dass diese, obwohl sie Messakin sind, ja, Juhal sind, ja, aber es gibt inshallah noch Khair in ihren Herzen, wenn sie mich und dich sehen. Er wird niemals mit seinen Jeanshosen sagen, ich bete vorne. Er sagt, nein, du bist Sheikh, du bist Mashallah. Bart, ja, Bismillah, du betest vorne. Ja? Oder er kommt zu dir und sagt, weißt du, ist das halal oder haram? Er fragt dich, du bist ja kein Sheikh. Aber er will dich fragen, weil er sieht dich mit Bart und mit Galabi. Er respektiert dich, du bist islamisch, ziemlich muslimisch. Ja? Und er ist nicht, er kennt sich selber, aber er ist ehrlich. Und inshallah, möge Allah subhanahu wa ta'ala solche Leute recht leiten. Ja? Diese Leute sind Allah mustan, wie auch immer, bevor du ihm sagst, das ist halal, das ist haram, das geht nicht, erinnere dich an diese Tatsache. Wenn du ihm etwas gesagt hast, das bedeutet, Allah will so, dass du machst. Verstehst du mich? Dann wirst du aufpassen, was du ihm sagst. Ja? Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Wir kommen dann direkt, subhanallah, in Konflikt mit Allah subhanahu wa ta'ala. Ja? Hujja darf man rauchen. Und er sagt, ich. Siehst du nicht, dass ich rauche? Ja, ich sage, na, wie kann es dann haram sein, wenn ich rauche? Siehst du es? So, und dieser Trottel, er sieht diesen Hodja als wäre Prophet, A'udhu Billah. Ja. Sheikh, Abdulaziz Ali Sheikh, dieser Mufti von Saudi-Arabien, dieser Blinde. Abdulaziz hat Fetwa gegeben. Subhanallah. Wer diese Fetwa einen Vorschlag hat, dass man ihm direkt die Fetwa zurück in seinen Kopf bringt. Subhanallah. Fetwa? Allahu Akbar, das ist aber eine gute Idee. Kaufst du Baseballschläge und schreibst auf Fetwa. Soll ich dir eine Fetwa geben? Allah muss dann. Subhanallah, die Zeit vergeht. La hawla wa la quwwata illa billah. Okay, lesen wir das noch schnell kurz, inshallah ta'ala. Naam. Kema kane, dann sagt er, sagt Ibn Kathir, kema kane al-ahbaru al-Yahud ala ahli al-Jahiliyya sharaf. Wie damals die Rabbiner, die Rabbiner damals bei den Leuten der Jahiliyya, sie waren Sheriff. Was bedeutet Sheriff? Ashraf. Geehrte, Adelige. Adelige, Aristokraten. Die adelige Familie, adelige Leute waren diese Priester und Eschismo. Rabbiner. Halas, was er sagt, wie man sagt, Allah rasi wa ein. Hodja hat gesprochen, halas. Das haben die Muslime von Kufar übernommen. Wenn Hodja sagt, halas, du darfst nicht einmal, wenn du Hodja sagst, warum? Halas, Jahannam ist dir garantiert. Bei den Sufis ist das so. Sag, wer dir du sagst, warum? Erst. Du fragst unseren Hodja, warum? Bist du wahnsinnig? Aywa. So, und diese Rabbiner und Priester haben diese Chance genützt. Und auch unsere, manche sogenannte Ulema, Gelehrte der Muslime, nützen genauso viel die Muslime, die Menschen aus, wie die damals. La hawla wa la quwwata illa billah. Naam. Wa lahum indahum kharjun wa hadaya wa daraib tajiu ilayhim. Und diese ganzen Priester und Rabbiner hatten also geregelte Steuern und Geschenke und Geld und Mitgliedsbeischaft, also, wer ist das? Monatliche, diese Beiträge. Das hatten sie. Und die haben ihren Posten genützt. Subhanallah. Und Allahu mustan. Es ist auch kein Wunder, dass viele islamische Gelehrte jetzt bei den Menschen, sie haben keinen Wert. Durch wen? Durch solche Betrüger. Versteht ihr mich? Du sagst, Sheikh, dann nennst du einen Namen von einem Alim. Sheikh Fulan ibn Fulan hat gesagt, so, er sagt, was interessiert mich dieser Hodja aus Saudi-Arabien, was will der, das sind alles Betrüger, die sind nur auf mein Geld scharf. Das stimmt. Ja? Das stimmt. Das hat er selbst erlebt, auf seiner Haut hat er das selbst erlebt. Und jetzt glaubt er, alle Ulema sind so. Er ist selber schuld, dass er so teppert ist. Warum? Weil er hat eine Eigenschaft der Jahiliyyah. Er muss schon mit Allahs Tabarakatala Erlaubnis erkennen, welcher Alim gut ist und welcher böse ist. Das muss er erkennen, inshallah ta'ala. Und das kann man erkennen. Das ist nicht eine Sache, dass man sagt, ich weiß nicht, der sagt halal, der andere sagt haram, ich weiß nicht. Und ständig tut er so auf unschuldig, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Wenn du nicht gewusst hast, wird Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah ta'ala, dir seine Gnade erweisen. Aber wenn du dich deppert stellst, ich weiß nicht, welcher der Weg. Sogar für das gibt es eine Lösung. Wieso wendest du dich nicht an Allah und sagst, ja Rabbi, ja Allah, die Menschen sind sich uneinig bei dieser Mes'ala. Der eine sagt halal, der andere sagt haram, der sagt erlaubt, der sagt verboten. Leite mich recht, ja Rabbi, es gibt niemanden, der mir das erklären kann. Ja? Aber die Leute, das Letzte, an was er denkt, ist Allah, der Barakat Allah und ja Rabbi, ja Rabbi. Naam. Taib. فلما بعث الله رسوله صلوات الله وسلامه عليه استمروا على ضلالهم وكفرهم وإنادهم طمعا منهم أن تبقى لهم تلك الرئاسات. Aber die haben also die Leute ausgebeutet. Aber als der Prophet sallallahu alaihi wasallam kam mit der Rechtleitung und der wahren Religion, wollten diese religiösen Führer, die den Propheten kannten, wir haben letztens erzählt, dass sie ihn gut kannten, يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. Diese Gelehrten der Ahlul Kitab kannten den Propheten sehr gut. Als er mit der wahren Religion kam, Religion, die sie erwartet haben die ganze Zeit. Sie haben sie, wie sagt man das, erwartet mit Sehnsucht, dass dieser Prophet kommt. Als er kam, war aber kein von Benu Israel, sondern von den Arabern. Wollten sie nicht. Aus ihrem Kufr und ihrem Hochmut und ihrem Trotz. Und weil sie nicht ihre Riasa verlieren wollten. Ihren Posten wollten sie nicht verlieren. Und ihr ganzes Geld. Sie haben gelebt wie Maden im Speck. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Der Prophet Sallallahu alaihi wasallam hat das nicht dulden können. Und weil Allah subhanahu wa ta'ala ihn damit beauftragt hat, was? فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ. Kämpft gegen die Führer des Kufrs. Sie wollen Islam nicht annehmen. Beuten die Leute aus und halten die Menschen vom geraden Weg ab. Allah subhanahu wa ta'ala offenbart den Dschihad gegen solche Leute. Verstehst du mich? Er nimmt dir dein Geld weg und sagt ja, Islam ist Kufr. Islam ist verboten. Das ist Blödsinn. Das ist nichts. Muhammad ist kein Prophet. Versteht ihr mich? Allahu mustan. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Viele verstehen das. Tayyib. فَأَتْفَأَهَ اللَّهُ بِنُورِ النُّبُوَّةِ. Ihr Riasa. Was ist Riasa? Reis. Ihre Führerschaften, was sie hatten. In Medina. Weil in Medina haben ja Juden gelebt. Und Mushrikin, Stämme, die waren sowieso nichts. Sie waren zerstreut. Alle wichtigen Sachen, wie zum Beispiel das Geld und die Nahrung, hatten die Juden in ihren Händen. Okay? Der Prophet kam mit der wahren Religion, die sie kannten und sie sehnsüchtig erwartet haben. Ja? Sie wollten sie nicht. Aus Trotz. Und sie wollten nicht ihre Posten verlieren. Ja? Verstehst du mich, Barak? Weil der Prophet wird sie bloßstellen. Ja? Dass sie ihnen das Geld gesammelt haben und weggenommen haben. Islam angeboten? Nein, wollten sie nicht. Was hat Allah subhanahu wa ta'ala mit ihrer Führerschaft gemacht? أَتْفَأَهَ اللَّهُ بِنُورِ النُّبُوَّةِ. Allah hat ihre Führerschaft ausgelöscht. Mit was? Mit dem Licht des Prophetentums. Ja? Allah hat ihren Betrug und ihren Kufr und ihre Dalala ausgelöscht. Mit was? Ja? Mit Rechtleitung. Mit Koran und Sunna. Ja? Alhamdulillah. Wallahi ibn Kassir hat eine besondere Ausdrucksweise. Wallahi. Ja? فَأَتْفَأَهَ اللَّهُ بِنُورِ النُّبُوَّةِ. أَتْفَأَهَ. Was bedeutet Taffi? Wenn du sagst Taffi. Taffi. Schalt aus. Yuriduna an yutfi'u nur Allah. Sie wollen Allahs Licht auslöschen. Aywa. Was hat Allah gemacht mit ihnen? Allah hat taffa nurahum. Allah hat ihre Kufr ausgelöscht. Mit was? Mit Islam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalabahum iyaha. Was hat er gemacht mit ihrem Geld und ihrem Vermögen und ihren, mit ihrer Führerschaft? Salabaha. Er hat sie als Ghanima genommen, erbeutet. Ihr wollt es sagen? Du wirst ja jemanden nicht etwas machen, der sich nicht auskennt, der kennt sich nicht aus. Du musst mit ihm Sabur machen und Gnade haben und Barmherzigkeit und versuchen zu verstehen und versuchen, dich in seine Lage zu versetzen, dass du sagst, Wallahi, er ist ein Miskin. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Aber wenn du siehst, er kennt Muhammad sallallahu alaihi wasallam und er kennt Dinullahi azza wa jal und tut so, wie er tut, dann alas. Ich sehe, ihr habt schon Batterie leer, ihr wollt mir nicht mehr zuhören. Stimmt's? Ich rede nicht von dir, sondern ich rede von denen, die dich anschauen. Heiren, inshallah. Allah musta'an. Tayyib. وَأَوَّدَهُمْ بِذُلَّةٍ وَالْمَسْكَنَةٍ. Ihre Führerschaft, ihre Herrschaft und ihr Reichtum hat Allah subhanahu wa ta'ala eingetauscht mit was? Mit Erniedrigung und وَبَاءُ mit Erniedrigung und مَسْكَنَة, miskin, fakir, Armut, barakallahu fikum, وَبَاءُ بِغَدَبِ مِنَ اللَّهِ. Und sie haben Allahs Zorn noch dazu, auf sich gezogen. Geld verloren, In Dunya verloren jeden Kampf, wurde miskin, wurde festgenommen. Und noch dazu ist Allah auf ihn böse. A'udhu billah. Schlimmer geht's nicht. Aber das kommt nur von Hochmut und Arroganz. Ja? Und wenn du die Leute ausbeutest und ihr Geld wegnimmst ohne Erlaubnis. Versteht sie mich? Und sie abhaltest, dass sie nicht den geraden Weg gehen. Ja? Weg des Hacks. Obwohl dir der gerade Weg klar ist. Versteht sie mich, Barakallahu fikum. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns von diesen Eigenschaften der Jahiliyyah bewahren. La hawla wa la quwwata illa billah. Jetzt komme ich euch diese Sache, was ich euch vorhin gesagt habe, eine lustige Sache. In Medina zum Beispiel, auf der Islamischen Universität, gibt es verschiedene Fakultäten. Es gibt Fakultät für Koran, okay? Dann gibt es Fakultät für Hadith. Dann gibt es Fakultät für Scharia, also Fiqh, für Mezheb. Dann gibt es Fakultät für die arabische Sprache, also, wie nennt man das? Schrift. Wie nennt man das? Was du? Lala. Ha? Literatur. Literatur. Talim al-Kitab, das ist nicht Fakultät. Das ist in der Volksschule, Talib al-Kitaba. Ja? Al-Muhim, Literatur. Und es gibt auch Da'wa. Da ist Hauptfach Aqida und Sira. Al-Muhim, Kulliyatul Quran, die Fakultät von Quran und Kulliyatul Hadith sind nebeneinander. Okay? Und in der Pause sind die Studenten rausgekommen. Ja? Und ihr wisst, unsere Religion ist aufgebaut auf zwei Sachen. Kitab und Sunna. Kitab und Sunna. Ja? Und die Studenten sind rausgekommen. Und die Leute, die in Koran studiert haben, haben gesagt zu den Studenten von Hadith, Assalamu alaikum, ya Ahl al-Hadith. Und sie sagen zu ihnen, Assalamu alaikum, ya Ahl al-Kitab. Sie wollten sagen, ya Ahl al-Quran. Aber Koran ist ja Kitab, Kitabullah. Und dann ist das irgendwie so rausgekommen, unabsichtlich, Ahl al-Kitab. Allahu mustan. Aber das ist ungültig, ja? Wenn jemand zu euch kommt und sagt, ja, diese sogenannten Muslime, die sich zum Islam bekennen, ja,